Facebook habe die Falschbehauptungen nicht verändert und sie sich damit auch nicht zu eigen gemacht, sei also kein Täter, argumentierte das Gericht. Ob Facebook beleidigende Inhalte löschen muss, das müsse in einem späteren Hauptsacheverfahren entschieden werden. Unter anderem müssten dafür renommierte Experten Gutachten vorlegen, ob es Facebook zugemutet werden könne, ein Bild automatisch unter Millionen anderen Bildern zu finden und auszusortieren. In einem Eilverfahren sei das nicht möglich. Grundsätzlich müssten in dieser Hinsicht die Gesetze auf europäischer Ebene verändert werden, so der Vorsitzende Richter Volkmar Seipel. Er zweifle aber, ob dafür überhaupt die politische Bereitschaft bestehe. Facebook war zu der rund 20-minütigen Urteilsverkündung wie erwartet nicht erschienen. Der Anwalt des Klägers Chan Cho-yoon sagte, er sei von dem Urteil enttäuscht. Er hätte sich zumindest gewünscht, dass das Gericht bestätigt, dass die beleidigenden Bilder bei Facebook noch immer online seien. Andere Gerichte seien nicht an die Entscheidung Würzburgs gebunden. Er befürchte aber, dass an Facebook die Botschaft ausgehe, ihr könnt machen, was ihr wollt. Mögliche Schmerzensgeldansprüche müssten in einem späteren Verfahren geklärt werden.